some Dark Phantom Puts. Das ist das Problem mit dem Kabelsalat immer. Ja, der ist immer doof, ne? Ja, und jetzt sag nochmal, ob ich dich höre. Ja. Weil du bist auf der anderen. Ja, okay. Aber das ist super cool, ja. Ja, super. Dann ist das ja quasi wie Stereo. Das ist, Mono. Jetzt ist aber immer noch alles verdüdelt da. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Haha, jetzt kann ich es auch rausnehmen. Ja, sehr gut. So, sag Hallo. Geht's jetzt los? So Gott will. Was hat der denn damit zu tun? Mit dem haben wir gar nichts. Die Götter. Das ist schon was anderes. Siehst du? Ja. Masche. Moin. Hallo, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Der Kaffee ist heiß. Was? Hi. Der Kaffee ist heiß. Wer bist du denn noch? Ich bin im Starbucks. Nee, nicht wo, sondern wer? Ach, ich bin Fesra. Richtig, und ich bin Alisa. Nur hallo. Na, ihr Lieben, ihr habt uns schon vermisst, ne? Ja, haben sie. Der Gulgi hat uns vermisst, der Cookie Kuta hat uns vermisst und so. Das ist total süß. Wir haben euch auch vermisst. Ja, haben wir. Ja. Ungelogen. Ungelogen. Ungelogen. Aber jetzt sind wir wieder hier und wir sitzen im Starbucks. Hat ja schon der Fesra gerade. Was trinkst du denn da? Verraten. Einen White Kaffee Mokka Grande. Mit Sahne zum Mitnehmen. Sahne zum Mitnehmen? Mit Sahne auf den Hüften mitnehmen. Dann. Das ist korrekt. Okay. Also, wenn ihr diese komische Musik hört, da können wir nichts für. Die ist hier Freihaus quasi. Aber die ist, glaube ich, weg. Hoffentlich. Das ist der Vorteil von dynamischen Mikrofonen. Ja. Mhm. Oh, Leute, wir haben unsere neuen Mikrofone. Tja. Ja. Und meins ist nicht rosa. Bin ich etwas enttäuscht. Es ist schwarz. Und da steht jetzt noch nicht drauf Ali-Ears. Wollten wir ja noch machen. Da steht Bayer Dynamik drauf. Ach so. Das ist was anderes. Fast dasselbe aber. Ja. Ja, genau. Richtig. Fesra, wir sind hier in Köln und wir sind total, also ich bin... Und mal nicht zur Gamescom. Mal nicht zur Gamescom und eigentlich auch nicht zur Roleplay Convention. Mhm. Naja, so halb. So halb, ein bisschen. So ein bisschen. Aber so richtig Lust drauf hatten wir nicht und deswegen haben wir das anders gemacht. Deswegen gehen wir auch gar nicht hin. Nee, wir gehen da gar nicht hin. Brauchen wir nicht. Was sollen wir bei dem geilen Wetter in irgendwelchen Messehallen rumeiern? Genau, wir sitzen lieber in Cafés. Wir sitzen lieber in Cafés. Und das Allerschönste, ihr Lieben, und deswegen bin ich ja schon ganz wuschelig, darüber reden wir gleich nochmal, wie genau der Zustand ist, weiß ich noch nicht so. Wir haben natürlich gerade Martin The Voice Kehrstein interviewt und es war wieder total schön. Wie immer. Das ist nämlich immer super, wenn der Martin da ist und wir mal mit ihm reden dürfen, können, wollen. Ja, also Martin, also super. Ja. Es ist immer noch genauso wie immer. Stimme top. Optik halt Martin. Char Krieger, würde ich sagen. Ja. Ja. Die Stimme ist geil. Das ist richtig. Klingt nicht, wie er aussieht. Das wolltest du, glaube ich, sagen, oder? Ja, richtig. Genau. Ja, das kann man so sagen, ja. Ja, die Stimme ist wirklich super. Also ich bin völlig verliebt in Martin Kehrsteins Stimme, ja. Stimme. Stimme. Wir unterstreichen das verbal nochmal. Genau. Stimme. Nee, Interview war sehr schön. Besonders schön war eigentlich der Anfang. Da hatte ich dann ihm ein paar Fragen geschickt, also Themengebiete. Und da hat der Martin zurückgetwittert. E-Mail hätte er bekommen. Er könnte keine einzige Frage davon beantworten. Er wäre nicht Jeff Scrub. Ja. Das war ein bisschen scheiße. Ja. Ganze Konzept im Arsch, Leute, das war dann nicht ganz so gut. Dafür hast du aber erstaunlich viele Fragen dann auch mitgebracht, muss ich sagen. Ja, gut, ich habe dann ein bisschen mal Foren gelesen und so, was die Leute so fragen wollen. Und das waren dann so die ganzen 0815 Fragen. Nein, mich interessieren natürlich ganz viele Fragen, ihr Lieben. Das könnt ihr euch vorstellen zur Law und was weiß ich. Und da kann er nichts zu sagen. Und deswegen versuchen wir gerade uns ein Interview mit Jeff Grubb an Land zu ziehen. Mhm. Als Wiedergutmachung. Genau. Erklärst du noch, wer Jeff Grubb ist? Vielleicht weiß der ein oder andere nicht, wer das ist. Nö, das wisst ihr aber, ihr Lieben, ne? Der hat ja Ghost of Ascalon mitgeschrieben. Ist so einer der Autoren, der hat's drauf. Also lore-mäßig. Der hat's lore-mäßig drauf. Also lore-mäßig, ja. Wo nicht? Weiß ich nicht, könnte ich ihn ja nochmal fragen. Genau. PvP, glaube ich. Stell ich mir vor, super, bei Ellie die erste Frage. Jeff, ich würde dir gerne eine Frage stellen. Wo was hast du nicht denn nicht drauf? Ja. Ja, ist gut. Doch super. Ja. Vielleicht kriegen wir jetzt wechselbare Unterwäsche. Die Frage habe ich gestellt. Das war die geilste Frage überhaupt. Ja. Vor allem Martins Gesicht dazu. Super. Also, ja. Das war wie so eine Ellie-Frage, ne? Ja, total. Aber ist doch wahr. Das macht dich so sympathisch. Ja, aber 6 Jahre in derselben Unterwäsche, mein Gott. Ja, das ist nicht gut, glaube ich. Never change a running system. Nee, aber bitte doch nicht unterwäschemäßig. Also komm, jetzt hören wir mal auf. Ei. Ja. Ja. Ja gut, also das Interview müsst ihr euch anhören, wie immer auf dem wartower.de, ne? Tower Talk. Genau. Dann könnt ihr euch das dann auswendig lernen. Mhm. Und dann dürft ihr, ja. Was denn? Rezitieren. Das ja, aber mit Quellenangabe, nicht den Gutenberg machen, ne? Richtig so. Genau, es ist ja so viel passiert, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ewig. Ja, das kriegt man, glaube ich, alles gar nicht hin. Wir machen jetzt aber nicht das gesamte Weltgeschehen durch, oder? Nicht? Nee, aber gut. Wir können zum Beispiel, wir sind ja hier Guild Wars und so, der 1. April. Wie geil war das denn? Das war der geilste April-Scherz ever. Guild Wars-mäßig. Guild Wars-mäßig? Ja. Guild Wars-mäßig. Absoluter Hammer. Okay. Kommando Class. Ich habe geheult. Also erstmal die Videos auf der Site, die waren schon eine absolute Knaller. Ja. Three Tangos inside. Fand ich schon absolut großartig. Und was ich das Allergeilste finde, dass du dann hattest wieder die Quest im Game. Das ist total süß, ja. Fesra guckt mich an mit großen braunen Augen und sagt, Elli, ich habe echt keinen Plan, weil ich habe das alles nicht angeguckt. Deswegen schwärme ich jetzt alleine. Kannst du es mir ja erklären. Ich kann es dir erklären. Also, du konntest die Kommando-Class spielen und das war halt so total Ego-Shooter-mäßig. Du hattest also komplette Rüstung an, also normale, weiß ich nicht, Spezialeinsatz, keine Ahnung, irgendwie, wie heißen die ganzen Spiele? SWAT-mäßig, genau. Ja. Mit Atemmaske und so, Helm. Ja, ja. Sahen schon ziemlich cool drauf, überall immer so Arena als Logo. Sehr geil. Und die waren halt unterwegs und haben halt Char geplättet mit so verschiedenen Sachen. Granaten beispielsweise, Blendgranaten. Das ist super. Sniper war auch dabei, muss sein. Das wäre meins gewesen, ja. Ja, aber am Balzen fand ich, du konntest Helikopterunterstützung anfordern. Helikopter gegen Dragons und das fand ich schon... Fand ich gut. Das ist okay. Das fand ich gut, ja. Ja. Vielleicht ja, implementieren sie das ja super. Die ganze Zeit. Nee, leider nicht. Wir konnten dann ja, wir waren dann ja in-game und dann am Aufbruchstrand, ich finde den Namen ja so scheiße auf Deutsch, ne? Aufbruchstrand. Aufbruchstrand. Ja, das haben sie ja eingeführt jetzt im Game, damit man ganz tolle Teambildung machen kann und so und nicht immer spammen muss, suche Gruppe für, keine Ahnung, Missy und so. Und da findest du am Aufbruchstrand, kannst du jetzt ganz viele alle dann finden, die irgendwie Missy machen wollen der oder auch nicht Missy. Der Getaway Beach? Nee, jetzt fällt mir gerade der englische Name nicht ein, der heißt aber irgendwie anders. Egal. Du kannst ja mal ins böse Internet gehen hier und dann fragst du da mal, wie das heißt. Jetzt soll ich doch ins Internet gehen? Nee, wollten wir ja nicht, das ist ja böse. Genau. Ja gut, also jedenfalls warst du da am Aufbruchstand und siehe da, da stand ein Helikopter und daneben stand Corporal Bane. Und Corporal Bane hatte eine Quest für dich. Mhm. Corporal Bane war irgendwie durch die Zukunft gereist, ja, keine Ahnung, jedenfalls war er da und sagte irgendwie, er hat ein Problem, kannst du ihm mal helfen? Und du natürlich, ja klar, machst du. Mhm. Und dann kam das absolut Schönste und deswegen bin ich so begeistert davon und danke ArenaNet und Guild Wars, weil... Auch in so einer scheiß Verkleidung, du hast dann zwar diesen SWAT-Anzug bekommen und hast auch andere Skills bekommen, aber du bist in das Pre-Searing Ascalon gekommen. Ins okay, das ist Tut. Super. Mit deinem Main-Character. Die Gegner waren dann auch sehr bis Level dann wie im Tut, oder? Nee. Ah, schade. Es war halt zur Zeit der Gildenkriege, die haben sich dann halt bekriegt, immer ganz viele Gruppen, die musstest du dann plätten mit deinen komischen Skills, die du dann so hattest, Falle und Blendgranate und so eine Scheiße, ne? Mhm. Und du musstest dann zum Schluss so einen wild gewordenen Golem plätten, der da hinten stand, wo Devona steht, wo du diese Schweinequest machst. Ja, vor den Toren von, sag mal wenn schnell. Wenn du rausgehst und dann am Kloster Ascalon, genau. Da links in dem Dorf drin. Richtig, in diesem kleinen Dorf, wo auch die Gerberin steht und so. Genau. Da ist halt dieser Golem gewesen. Du könntest das aber auch so machen, so habe ich das dann gemacht. Du konntest den Golem quasi auf Corporal Bane hetzen. Der Golem hat den Corporal Bane geplättet und dann bist du einfach weggerannt und hast einfach nur genossen, dass du im Tut warst. Also, das ist auch okay. Fand ich schon. Ich glaube, das war vielleicht nicht so die Intention von dem Game, aber ist egal. Gut, du sahst zwar blöd aus, ne? Aber du warst halt im Tut mit deinem Main-Character. Hättest dich ja auf Unterwäsche ausziehen können. Nee, kriegst nicht los. Das ist ja so eine gleiche Verkleidung gewesen, wie wenn du das mit diesen da in Elona machst. Ja, ja, ja. Mit diesem Vollidioten, wer ist der denn noch? der die ganze Zeit, ey, kommt hier hin, ihr müsst hier längs, Cousin, irgendwas. Du meinst diesen Fallensteller-Idioten? Ach nein, nein, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. In der Mission mit den richtig. Türmen. Mit den Türmen. Ja. Mit den Belagerungstürmen. Ja, ja, ja, ja. Gut. Ja, okay. Also du kriegst das nicht los. Schlecht. Egal. Egal. Du warst es ist egal. Du warst, ich war im Tut. Das ist Pre-Searing super. Ascalon. Superschön. Das war super. Das war das Schönste eigentlich. Ich meine, außer die Idee, die fand ich auch total super, so einen Ego-Shooter einzubauen in Guild Wars, eigentlich die Klasse, die uns immer noch gefehlt hat. Ja. Ja. Ich finde das, Helikopterunterstützung kann man vor allem immer auch mal brauchen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist in Ordnung. Das hätte man eigentlich beibehalten können. Eigentlich schon, ja. Ja. War auch eigentlich unmittelbar klar, dass das ein April-Scherz war, sofort. Naja, das war es ja auch zum Beispiel mit dem Strichmännchen. Ja, das war auch klar. Aber ich fand es halt eben auch schön, also die markigen Sprüche auch, solange es noch blutet, kann ich es auch umbringen. Töten, ja. Töten, nicht umbringen, töten. Ja, ja. Das fand ich gut. Manche Sachen bluten ja nicht. Hätte ich mal gerne gewusst, was sie dann gemacht haben. Golem? Gut, egal. Da hätten sie gesagt, jetzt bringe ich dich so lange um, bis du tot bist. Vielleicht. Egal. Nee, also es hat mir richtig gut gefallen. Das war schön. Ja. Ja, wuschelig, ne? Wuschelig. Ja, wuschelig. Wie ist dieser Zustand? Wie kann man sich das vorstellen? Kikuta? Wie sieht man dann aus? Mach mal ein Foto. Genau. Der wuschelige Zustand. Ja, ob denn die Haare zu Berge stehen? Also er hat ja mehr Haare als du, glaube ich. Ne? Also wenn er noch eine ähnliche Frisur hat wie beim letzten Foto, dann ist das ja mehr Haare. Ja, es ist aber auch nicht schwer, mehr Haare zu haben als ich. Das ist richtig, zumindest auf dem Kopf. Das ist korrekt. Ja. Weil ich habe jetzt gedacht, Mönch ist Mönch und da müssen wir mal... Aber ist noch nicht tätowiert. Hast du ausgeblendet. Genau. Weil sieht der scheiße aus. Ja, das sah schon immer scheiße aus. Siehst ja. du. Genau. Deswegen habe ich das ausgeblendet, aber ja. Okay, ja. Ich gehe jetzt völlig im Mönchsein auf. Ja, weil es ist ja auch bald vorbei. Ja. Genau. Das ist traurig. Ja. Ich will Mönch sein. Das wollen sehr viele. Ich wollte darauf jetzt heute nicht nochmal eingehen bei Martin. Was machen wir, wenn man nicht Mönch sein kann? Naja, nutzlos nebenher laufen kannst du immer. Das ist richtig. Mesmer wird ja wahrscheinlich kommen. Sieht ja sehr gut aus. Ja. Queen Jenner ist ja Mesmer. Ja. Von der Seite her, die Andeutung in den anderen Interviews, die Eric Flannum gemacht hat, das sieht schon sehr gut aus mit Mesmer. Da hast du gut. Ja nochmal Glück gehabt. Habe ich nochmal Glück gehabt, aber ich werde wahrscheinlich einen Dieb spielen. Passt besser zu meinem Charakter. Ja, ist halt so Assa-Verschnitt, ne? So was ich so. Total. Also wenn ich mir den Dieb angucke und die Skills, die er kann, diese Todesblüte beispielsweise, das ist genau wie die Asse aus Aeon. Das ist wirklich fast genau dieselbe Bewegung. Da fand ich den Skill auch immer schon sehr cool. Und ja. Auch sonst so mit diesem Verstecken und so, das konntest du als Assa in Aeon auch machen. Fand ich auch mal total super. Da habe ich ja RPG-mäßig immer mit unserer adoptierten Tochter, die wir hatten, die ist uns ja quasi zugelaufen in-game, ja. haben wir immer Verstecken gespielt. Die war auch Assa. Ja. Und dann haben wir uns immer gegenseitig halt diesen Versteckmodus angemacht und da gab es so einen anderen Skill, wenn du dann halt groß genug warst, hattest du diesen anderen Skill, das war wie so eine Art sehendes Auge und da konntest du Leute auch, die im Versteckmodus waren, sehen. So als Assa hast du es ja drauf, ne? Da kann man das dann sehen. Du bist also der Chuck Norris unter den Charakterklassen. Sozusagen, ja. Ja, okay. Ja, das ist ja super. Total super. Also, und deswegen fühle ich mich der Klasse verbunden. Habe ich schon gespielt in Aeon. Kann ich jetzt gleich weitermachen quasi, ob das nun Dieb heißt oder Assa. Nahtlos. Nahtlos weiter. Genau, ja. Ich fange dann auch gleich wieder bei Level 50 an. Ich glaube nicht. Ja. Ja. Ja. Ich bin ja mal gespannt auf die Halle der Monumente. Warum? Die finden wir doch doof eigentlich. Ja, nein. Also jetzt nicht jetzt mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay, warum? Weil jetzt weiß ich ja, was ich kriege. Was kriegst du denn? Ich krieg eine komplette Rüstung schon mal geschenkt. Ja. Ich krieg Waffen geschenkt, jede Menge. Ja, ja. Ich krieg 3 Pets geschenkt. Ja. Und das ist alles ganz toll. Aber das kriege ich auch alles und das fand ich jetzt also nicht so, wo ich gleich ins Heulen gefallen wäre. Also auch nicht. Also es war jetzt auch so die Ausblicke, man konnte ja so ein bisschen durchgucken, was es gibt, wenn man noch mehrere Titel erreicht hat, mich jetzt nicht zum Grinden, fand ich jetzt nicht so. Ja, aber wenn du Titel machst, ist doch... Ja, mache ich ja nicht mehr. Grinden finde ich ja doof. Fanden wir ja schon. Ja, das fanden wir ja seit jeher doof. Ist richtig. Ja. Mhm. Aber ich finde das schon, jetzt hat das mehr Substanz für mich. Deswegen finde ich das. Grinden mit Sinn, ja? Nein. Nicht. Die Halle der Monumente. Ach, die Halle mit dem, ja. Also ich bin ja auch damit zufrieden, was ich habe. Ja. Ja, also so manche Sachen möchte ich einfach haben, weil ich sie haben möchte. Ja. Da mache ich das dann natürlich. Aber so prinzipiell, die Halle der Monumente war ja die ganze Zeit so, ja super, jetzt kann ich hier meine Rüstung ausstellen und meine Waffen, wo ich immer noch angepisst bin, dass man die grünen Waffen nicht ausstellen kann, aber das ist auch egal. Ja. Aber jetzt weiß ich wenigstens, für was ich das mache. Mit und drei Minipads. Genau. Und okay. Ich will, hätte ich Martin eigentlich noch sagen müssen, ich will, dass du, wenn du reinkommst, die Statue deiner Vorfahren siehst, so richtig groß und monumental und elementar, ja. Und richtig großartig, und dass du deine Statue zur Helikopterunterstützung dann auch anfordern kannst. Die fällt dann um, oder wie? Nee. Stell dir mal vor, das fänd ich super. Du machst da irgendwie so ein Haiti-Teil mitten auf dem Schlachtfeld, ja. Und auf einmal öffnet sich die Erde, ja, bricht auf, ja. Und heraus steigt eine überdimensionale Fesra-Sonnenwind, die dann einfach mal 2-3 Gegner platt tritt. Ach, 2-3 Gegner nur. Das lohnt sich dann ja nicht so. Ja, mit einem Tritt. So. Mhm. Und das dann so für. Ja, das Problem ist ja, also wenn da so überdimensional große Statuen deiner Vorfahren stehen, dann hast du ja ein Problem eigentlich mit deinem Selbstbewusstsein. Also dann brauchen wir wieder den Ingame-Psychiater. Weil du fühlst dich ja total minderwertig, ne? Das ist so ähnlich wie. Ja. Aber das ist ja für die Ingame-Ökonomie ist ja auch super. Da weißt du wenigstens, für was du dein Geld ausgeben kannst, wenn die Farben dann schon eventuell nichts mehr kosten. Ja, für Potion Wars gibt es ja auch nicht, haben wir jetzt gerade gehört. Das heißt, für Potions kann ich mein Geld auch nicht ausgeben. Der Martin spielt ohne Potions. Ja. Er ist halt drauf, ne? Ja, als Schaukrieger. Ich habe kein Problem mit Geld ausgeben. Ich gehe davon aus, dass ich für Rüstung wieder viel, viel Geld hinterher. Ja, aber irgendwann hast du auch alle. Ja. Oder willst du sie dann in verschiedenen Farben kaufen? Ja, das geht ja gar nicht, ne? Weiß oder ich kann, weiß geht ich das nicht. Eigentlich, eine Rüstung mehrmals zu kaufen? Ja doch, das müsste eigentlich gehen. Ja klar. Das ist doch nochmal eine geile Idee. Jetzt habe ich alle Rüstungen in schwarz, vielleicht kaufe ich mir nochmal alle in weiß. Super, ja, ganz sinnlos. Du hast ja auch zu Hause das T-Shirt in zwei verschiedenen Farben. Ja, ist richtig, ja. Ich verschluck mich immer in dem Kaffee, das ist ganz eklig. Müssen wir husten? Jetzt nicht mehr. Ja. Okay. Okay, ja. Ja, aber ich glaube, das Geld, glaube ich, kann man total super loswerden. Das ist gar kein Ding. Meinst du? Mhm. Mhm. Ich bin da so gespannt auf das Housing. Da konnte er jetzt wieder nichts zu sagen, weil er ist ja kein RPGler. Ihn interessiert sowas ja alles nicht, ne? Der guckt immer nur nach Fehlern, merkt man richtig. Wenn man mit ihm spricht, immer nur so Gameplay-Mechanik und so. Das ist so sein Ding, ne? Aber ich glaube, selbst wenn. Ja. Ich glaube, er ist schon der RPGler, aber ich glaube, er geht auch in seine Rolle als Krieger auf. Der hat kein Haus. Ja. Er schläft ja auch nicht, sagt er. Der geneigte Krieger schläft A nicht und B, wozu Haus? Dein Schlachtfeld ist dein Zuhause. My home is my Schlachtfeld. Ist klar. Ja, ist klar. Ja, da kamen ja schon die wildesten Vorschläge. Man möchte das so haben wie in Sims, ne? Dass man das Haus völlig umbauen kann und so. Man hat ja so eine Heimatinstanz. Ja. Die kann man auch verändern. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du irgendwie... Das macht so 10% der Map auf und die kannst du dann auch wirklich verändern und dann könnte man, dann würden wahrscheinlich die Leute nur mal ihr Haus umbauen, einige. Könnte ich mir schon vorstellen. Dafür musst du richtig viel Asche bezahlen wahrscheinlich. Also musst du doch ein bisschen arbeiten auch. Ja. Dann kommt der Ingame-Psychiater halt später dran. Da kommt später dran. Irgendwann hast du immer zu viel Geld. Das ist richtig. Ja, gucken wir mal. Also zum Anfang ja nicht. Vor allem möchte ich Zinsen haben. Ja, das wäre ganz gut, ne? Ja, weil wenn ich mich jetzt wieder einloggen würde. Ja, das wäre geil. Ich hätte, glaube ich, ja. Ja, ich auch. Jede Menge Kohle. Aber worüber wollten wir eigentlich reden? Wir reden jetzt die ganze Zeit schon, aber... Über Guild Wars. Über Guild Wars, okay. Reden wir weiter. Also sind jetzt nicht so weit weg vom Thema, nicht so wie sonst. Das ist korrekt. Ja. Genau. Ja, wir wollten mal über den Wächter und den Dieb reden. So, das sind ja die beiden neuen Klassen. Ja, über den Dieb haben wir ja schon so ansatzweise geredet. Richtig, den muss ich ja spielen, habe ich ja gesagt. Coole Sau. Ja. Es war interessant, was Martin da heute zu gesagt hat. Zum Dieb, das ist quasi in bestimmten Rassen schon, dass du eher so ein Outcast bist, wenn du bestimmte Professionen spielst eigentlich, ne? Ja, wie halt im wahren Leben, ne? Ja, so Wächter, wenn du als Char Wächter spielst, dann bist du schon suspekt. Und wenn du Mage spielst, dann bist du noch suspekter. Obwohl du ja eigentlich dann herrschende Klasse bist. Bitte? Obwohl du dann als Char ja so herrschende... Oder? Nee, aber Char ist natürlich als Mage ist blöd wegen der Flame Legend. Da bist du ja völlig suspekt, weil wenn du da als Magier durch die Gegend eierst. So gesehen, ja. Und da hat der Martin gesagt, ich weiß gar nicht, das haben wir gar nicht im Interview, das haben wir vorher besprochen, dann sagt der Martin zu mir, wenn du denn das Problem hast, du wirst auf deinem Warband ausgestoßen, hast ein Problem als Elementarmagier. Zu Recht. Bei Magier suspekt. Ja. Also für Char jetzt. Ja, genau. Ich bin mir aber da alles sowieso noch über alles im Unklaren. Also ich weiß noch gar nicht, ich weiß noch nicht, welche Rasse ich spielen möchte. Ich weiß noch nicht, welche Klasse ich spielen möchte. Ich weiß noch nicht. Es geht nachher nach Aussehen, oder was? Es gibt keinen Mönch. Ja, das hatten wir schon. Ja. Mein ewiger Kritikpunkt. Da weiß ich nicht, was ich spielen soll. Ja. Das sagt eine Freundin von mir auch. Katlana, die ist auch immer nur am Heulen. Mit der mache ich zusammen RPG. Und sie sagt, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Es gibt keinen Mönch. Ja. Und ich meine, da mögen einige dabei sein, die sagen, ach, ich will auch Mönch spielen, lalala, die es nicht können. Ja. Aber wenn du, wie ich, ja, nur das kannst, wenn auch nur leidlich. Ja. Aber dann ist es schwer. Ja, du kannst ja, macht ja nichts. Du kannst ja, wenn das brennt, dann kannst du ja auch einfach nur das Feuer löschen. Musst ja keinem auf die Fresse hauen, wenn du das nicht kannst. Ja, ich sag ja, nutzlos nebenherlaufen. Ja. Also doch, Mesmer. Kann ich immer nur empfehlen, die Klasse. Sieht gut aus. Ja, nein. Man muss nichts machen. Ja, aber du weißt, das kann ich nicht mit mir. Ich als Mönch, ja, ich kann mit diesem Ego, das für einen Mesmer benötigt wird, kann ich nicht mitmachen. Ja, aber dann wahrscheinlich Wächter, oder? Das würde dir wahrscheinlich noch am ehesten entgegenkommen. Weil da kannst du natürlich denn die Gruppe so ein bisschen schützen. Wächter ist so Paladin-like, ne? Ja, so ein bisschen. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, was denn? Ich weiß nicht. Doch, Krieger. Mal die unterdrückten Gefühle rauslassen. Frontschwein war ich noch nie. Ach so, ja, dann ist Krieger. Also ich bin immer so, also selbst als Krieger bin ich ja schon immer so der Tank gewesen. Ich habe mich vorhin reingestellt und habe gesagt, haut mal. Ja, aber dann, nur wenn du einen Mönch hinten hast. Das gibt es ja alles nicht mehr. Das ist korrekt. Deswegen ist das schwierig für mich. Ja. Ja. Weil sie mit Eigeninitiative und so habe ich es ja nicht. Aber das weißt du ja. Richtig. Festerer, wollen wir das und das machen? Oh, ich weiß nicht. Sehr gut. Ja. Willst du lieber das oder willst du lieber das? Wollen wir lieber reingehen oder bleiben wir draußen sitzen? Och, keine Ahnung, egal. Ah ja. Hm. Ja. Und am Ende dann, oh Elli, hast du wieder alles entschieden, ne? Und ich durfte nichts sagen. Wie immer. Ja, wie immer. Aber ich bin ja auch nur der Tontechniker. Ja, richtig. Ach ja, herrlich. Nee, also Wächter finde ich aber auch interessant, die Klasse. Passt aber natürlich nicht zu meinem Charakter. Der ist ja so ein bisschen sauber, meinst du? Ja, der Wächter wäre natürlich so ein Typ, der für mich dann, so würde ich ihn spielen, auch voll gut ist und so. Und meiner ist ja eher so ein bisschen arschlochmäßig so zum Anfang. Obwohl er eigentlich netter ist. Aber das weiß er ja noch nicht so genau. Aber eigentlich ist er eine Einschränkung. Ja, das kriegt er ja später raus. Ach so. Mhm. Er ist so ein bisschen ein kleines verzogenes Kind, weißt du, kommt aus so einer Familie, wo man halt so eine über Legende als Urgroßmutter hat. Was willst du da auch anderes machen? Was willst du da anderes machen? Weißt du, man hat eigentlich genug auch Kohle, also an der Kohle liegt es jetzt eigentlich nicht mehr, man ist auch angesehen, aber man muss sich halt eben entsprechend auch benehmen und kriegt auch die komplette Ausbildung natürlich von Anfang an und was nicht alles und man wird so in Zwängen groß. Dieser ewig lange Schatten von dieser übergroßen Vorfahren, die er dann in der Halle der Monumente da auf ihn wirft. Und da hat er jetzt keinen Bock drauf. Und jetzt ist er so ein bisschen so, nö, mach ich nicht. Bisschen zickig. Und womit kann ich eine Familie wie meine am besten ärgern? Indem ich saufe und Dieb werde, oder? Ja. Ja, das ist richtig. Also bisschen so, daneben benehmen. Wenn man so den Übervorfahren, den du ja da so hast, in den Kontext setzt, immer gut angezogen, immer richtig. Freundlich, immer, ja. Ne, und dann ist der schmutzige, verkommene Dieb doch das, ja, das ist so für die für die Auflehnung, ja, für das Rebellentum. Das genau. Ist super. Ja. Das reicht. So, und dann ist es halt so, wie es ist, ne? Wie es immer so ist. Man geht da halt so längs als Dieb, keine Ahnung, und dann schreit da irgendjemand rum, er braucht Hilfe. Ja gut, okay, sieht ja jetzt keiner, kann er ja mal helfen. Und so geht's los. Ich würde ihn hinten dran aber abzocken noch. Irgendwas klauen? Nee, also so richtig, nee, es funktioniert ja nicht. Ach, verdammt. Er ist ja irgendwie total unterwandert von seiner Familie und er ist ja ein Guter. Aber er muss sich so ein bisschen wieder auflehnen, um sich selbst zu finden. Er muss sich selbst finden. Hm. No? Das sind schon tragische Einzelschicksale. Ja, total. Deswegen brauche ich ja auch eigentlich einen Ingame-Psychiater, kriege ich ja nicht, also muss ich selber machen. Also selber durchspielen. Ja. Ja. Aber ich meine... Ich habe schon überlegt, ob ich ihm so einen Bruder gebe. Der ist dann Wächter. Und der ist natürlich dann genau das Gegenteil. Eigentlich so wie mein Paragon, der ja auch allen Leuten total auf den Keks geht, weil der immer super sich toppi benimmt. Und der Wächterbruder ist dann quasi die Strebersau. Also das Arschlochkind in die andere Richtung. Ja. Oh, hat was. Ja, ne? Glücklicherweise treffen die nie aufeinander. Ja, jetzt kann man ja theoretisch eigentlich RPG-mäßig seine ganze Familie mitnehmen durch dieses neue Söldnersystem. Und das ist ja jetzt in Guild Wars gibt, aber das ist mir irgendwie zu teuer. Och. Was denn? Du meinst 8,99, egal, oder wie viel das kostet. Nur damit ich ein Abbild von meinen Charakteren habe, wenn mir rumschleifen kann. Oh, ihr Lieben, ich habe einen Heuschnupfen, das geht gar nicht. Warst du nicht die gesagt hat, hier Remodeling vom Face, das ist mir die 7,99 wert? Ja, vielleicht. Weil das ist ja dann noch besser als irgendwie so ein komisches Remodeling. Ja. Also. Im Prinzip könnte ich das schon machen. Ich müsste jetzt, weiß ich nicht, alle komplett kaufen und dann könnten die auch zusammen richtig losziehen und ich könnte richtig geil Storyline machen, RPG, die gesamte Familie würde losziehen. Bin ich gerade zu geizig. Kann man so sagen. Okay. Ich war schon lange nicht mehr online. Ja, okay. Also Wächter ist auch nichts für dich. Will dir jetzt gerade schön schnacken? Nein. Ich habe eine grundsätzliche Ablehnung gegen Paladin-ähnliche Leute. Warum? Die sind doch gut. Die sind mir zu gut. Die sind mir zu. Ne? So genauso wie diese Ritter. Ja, die da so mit Tafelrunde und so einen Spaß und tu immer Gutes und sprich stets die Wahrheit und so, die sind mir immer ein bisschen suspekt. Ja. Das ist nicht so meins. Das ist nicht so deins. Da bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil Leute, die immer die Wahrheit sagen, das ist nicht gut. Ja, das wird dann schwierig, ne? Ja. Also man schätzt ja, dass jetzt noch Mesmer kommt und dann sagen ja ganz viele Leute, es kommt noch der Gunner. Also einer, der mit Waffen irgendwie sehr gut umgehen kann. Ja, so ein Sniper würde ich spielen. So hinten liegen auf 200 Meter, bap. Ja. Ich finde das scheiße, dass man nicht diese geilen, die geilen Char-Mobile da fahren kann. Letzte Klasse wäre dann Chauffeur. Ja, genau. Besser fährt nur noch die Ellie durch die Gegend. Ja. Das fände ich eigentlich gar nicht schlecht, Chauffeur. Mensch, hätte ich mal Martin fragen können. Nur ist er weg. Tja. Kann ich ja nochmal twittern, der wird sich bedanken. Nee, so gut kennen wir uns auch nicht. Okay. Dann twitterst du es halt. Ja, da wird er sich bedanken. Ich glaube. Ob das denn wieder für eine Frage? Ja. Vielleicht als Option für Guild Wars 3. Ja, Chauffeur. Herrlich. Das wäre super. Unterwasserkampf soll total super werden, mit eigenen Waffen und so. Harpunen. Ja, macht ja Sinn. Wenn du so ein Zweihandschwert hast und damit dann irgendwie zuschlagen willst, das ist, wer das mal unter Wasser versucht hat, irgendwie so einen Stock zu bewegen, der weiß, dass das nicht unbedingt die einfachste Aufgabe ist, die man lösen kann. Nee. Und deswegen ist so eine angepasste ein angepasstes Waffensortiment für unter Wasser super. Harpune hat er ja schon gesagt. Ja. Und Harpune finde ich gut. Ob das so wird wie bei James Bond? Welcher Film war das denn noch mit dieser geilen Unterwasserszene? War das Fireball? Moonraker, oder? Echt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, welche. Da gibt's eine epische Unterwasserschlacht in diesem James-Bond-Film und die ist total super. Hammermäßig. Auch mit Harpunen und so. Messer. Ja. Gut, egal. Ihr Lieben, ihr wisst, was ich meine. Also die James Bond gucken. Nee, Goldfinger auf keinen Fall. Nee, stimmt, Goldfinger weiß ich. Ich glaube Moonraker, aber ich habe auch keine Ahnung. Sehr gut. Du willst ja nicht im Internet gucken. Ich darf nicht im Internet gucken. Wieso was denn? Ich habe nichts verboten. Du hast gesagt nein. Nein, oh, jetzt wieder. Ja, vergiss es. Ich habe gesagt, willst du oder willst du nicht? Ja. Ne? Dann hast du gesagt, nein, brauchen wir nicht. Internet ist böse. Ja, richtig. Ja, siehst du. Aber da gibt es Kekse. Richtig, aber nur weil es da Kekse gibt, heißt das noch lange nicht, dass du welche kriegst. Ach so. Wieso denn nicht? Das ist ja Hut verschämt. Welcome to the dark side. Come to the dark side, we have cookies. Ja. Keiner hat gesagt, dass du sie da noch kriegst. Natürlich. Ja. Also rassenmäßig weißt du auch nicht. So einen schönen Norn? Nein. Kein Norn, kein Charme. Warum nicht? Was hast du denn jetzt wieder gegen Norn? Hast du dir die mal angeguckt? Ja. Nein, ich bin kein Wikinger. Nicht? Nein. Ja, aber komm, die Frauen, die sind doch, ey, super. Das ist richtig. Ich mag ja auch große Frauen, das ist auch vollkommen richtig. Ja. Aber nein. Nein. Die sind mir zu maskulin. Okay. Von der Art her. Ja, also kein Norn. Nein, kein Norn. Nee, bei mir auch kein Norn. Aus ähnlichen Gründen. Siehst du? Ich tendiere. Obwohl ja, so Wikingerkönig wie Eric Northman aus Trubert nehme ich schon. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ich einen Mann spielen müsste. Der sieht aber auch anders aus, Eric Northman. Ja. Also ich schwank ja tatsächlich zwischen Silvari und Mensch. Ja, Silvari habe ich ein Problem. Also ich habe ja brav natürlich alle Bücher durchgelesen. Und in Destiny's Edge, da haben wir ja die Silvari dabei. Und die hat ja auch eine Schwester, die diesem Albtraum quasi angehört. Mhm. Ja. Und die gute, in Anführungsstrichen, Schwester, die ist so quasi Spock-mäßig, völlig emotionslos, total auf Logik, ne? Ja. Und die andere, die diesem Albtraum hinterherhängt, die ist halt so super emotional. Und das kriege ich irgendwie nicht hintereinander. Das ist mal wieder eine Frage an Jeff Grubb, würde ich sagen. Nein, das ist ganz einfach. Das ist tatsächlich wie mit den Vulkaniern und den Romulanern, die sich ja auch... Jetzt kann ich mal... Jetzt kannst du mal was dazu sagen. Sehr schön. Endlich mal. Ja. In Star Trek ist es ja tatsächlich so, dass die Vulkanier und die Romulaner zwei außerirdische Rassen miteinander verwandt sind, die sich früher mal getrennt haben. Nämlich die einen haben sich auf Logik spezialisiert, die anderen sind sehr emotional. Ja. Eigentlich sind sie alle emotional. Ponfar, ne? Da sind die Vulkanier, da kommt es dann auch mal anstatt. Aber Ponfar ist ja Ausnahmezustand. Genau. Das ist ja die Ausnahme der Regel. Das wäre die Regel, wenn sie nicht der Logik verfallen wären. Nein, die Ausnahme bestätigt die Regel. Wie auch immer. Ja, aber so kann ich mir das gut vorstellen. Also je nachdem, in welche Richtung du gehst, bist du halt eher so der. Und ich finde das aber eigentlich ganz sympathisch, wenn du so mit komplett logischen Menschen umgehst, wie geht es dir denn heute? Und dich angucken, antworten, ich verstehe die Frage nicht. Finde ich super. Ja, also Silvari. Silvari, finde ich, hat was. Mhm. Hast du dir schon überlegt, auf welche Jahreszeit? Weil so wie das aussieht, sehen die ja unterschiedlich aus, je nachdem welche Jahreszeit. Ja. Ich finde ja die Winter-Silvari gar nicht schlecht, ja. So ganz dunkel. Müsste ich mir angucken, also wenn dann irgendwann die Charaktererschaffung raus ist, weil das ist bei mir doch alles sehr, sehr designgeprägt. Also mir muss der Charakter ja gefallen. 2. November. Vielleicht auch 3. Ja. 2. November soll ja Guild Wars 2 rauskommen. Ja. Da wollte Martin nichts zu sagen. Der guckte ganz kariert, als ich ihm das gesagt habe. Ja, ja. Wir hatten dann ja die kurze Diskussion, dass Amazon beispielsweise dann immer irgendwelche Veröffentlichungsdaten raushaut, die dann vollkommen aus den Fingern gesogen sind. Angeblich hat das Eric Flannen auch irgendwie sich verraten. Hat er sich verplappert, meinst du? Ja. Ja, wir werden sehen. Aber selbst dann ist ja noch ein halbes Jahr Zeit, ne? Ja. Wo wir noch ein bisschen spekulieren können, wo wir noch ein bisschen drüber nachdenken können. Aber wie gesagt, ich müsste das dann im Spiel sehen, dass ich da dann eben die Charakterschaffung sehe und dann kann ich sagen, gefällt mir, nehme ich oder nehme ich nicht. Ja. Und warum Char nicht? Warte, frage jetzt ernsthaft gerade. Nein. Weil ich bin ja kein, das ist super, guck mal, ich muss jetzt gerade ablenken, aber guck mal, was da vorbeifährt. Das Bierbike. Bierbike. Das heißt, du musst Fahrrad fahren mit ganz vielen Leuten und nebenbei Bier saufen? Ja, genau. Gut, okay. Es hat was. Findest du? Das gibt's in Frankfurt gibt es das als Appleboy Express. Aha. Du hast dann so 10 Sitze an einer Theke, da sind unten dann... sind unten dann Pedale dran, du hoppst dann da, trittst in die Pedale und dadurch bewegt sich das Fahrzeug dann durch die Straßen und du kriegst dann halt was von dem in der Mitte befindlichen Ausschank was zu trinken. In dem Fall Bier, im Frankfurter Fall Appleboy. Ja gut, schön. Super, ne? Ja, das super. Finde ich klasse, entschuldige, dass ich da jetzt ablenken muss, aber Char ist für mich keine Option, weil die sind so haarig. Und katzig und überhaupt und stinken. Die stinken? Die stinken. Echt? Ich bin dafür. Wusste ich gar nicht. Ja. Die suhlen sich im Matsch, ja. Ehrlich? Das sah mir jetzt gar nicht so aus. Hat er gesagt. Das hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Nee. Ja, jetzt überleg dir mal, du gehst mit so einem Char schwimmen, kommst dann raus. Dann schüttelst du dich. Richtig? Hast du schon mal einen nassen Hund gerochen? Ja. Ja, siehst du. Das ist jetzt überleg dir mal, du hast Char, so einen Char in der Gruppe. So? Ja. Ja, das kannst du. Also dann machst du keinen Char in die Gruppe, oder was? Nee, ich glaube nicht. Aus olfaktorischen Gründen. Okay. Was mit Asura? Kleiner, süßer Asura. Große Augen, große Ohren. Die sind mir einen Tacken zu überheblich. Ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, zu überheblich daherzukommen. Ich habe ja, da müsste ich übrigens Jeff Grubb, wenn wir ihn denn kriegen, auch noch nachfragen, weil das fand ich doch ein bisschen bedenklich. Ree Sosby hat gesprochen über die Skrit. Das ist ja eine neue, nicht spielbare Rasse, die irgendwie mit den Asuran an die Oberfläche gekommen sind. Das ist diese Ratten da, die wir jetzt am Hals haben. Ja. Und die haben, weiß ich nicht, Bewusstsein haben sie auch nur, wenn sie in größeren Mengen zusammenhängen, dann ist eine gewisse Intelligenz da. Wenn sie alleine sind, dann ist alles so ziemlich EQ-mäßig weit unten. So, und die Asura hassen die Skrit total und wollen im Prinzip die Rasse auslöschen, also den Genozid. Das finde ich schon politisch sehr unkorrekt. Ach, das passt aber zu den Asura. Echt, finde ich überhaupt nicht. Warum? Finde ich total. Warum passt das? Meinst du, das sind so Nazi-Asura? Ja. Oh. Ich glaube, die sind in der Form schon sehr rassistisch. Also wenn du dir anschaust, wie sie untereinander schon miteinander umgehen und sowieso schon, das hast du ja im Spiel gesehen, also wenn die, wie heißt die? Die Nekromantin, mir fällt der Name gar nicht ein. Auch die, ja, ich weiß. Ne? Mhm. Die hätte er ja gnadenlos geopfert und dich als Spieler auch. Ja. Ja? Von daher, Gleichgültigkeit, also von der Gleichgültigkeit finde ich sogar noch ein Stück schlimmer, als zu sagen, nö, du weg. Weil du bist, es bringt nichts. Ist ja kein sinnvoller Beitrag, den diese Rasse leistet oder so, kann man auch wegmachen. Verbrauchen nur Sauerstoff und so. Ach so. Pixel-Sauerstoff halt. Okay. Ich bin jetzt mal den der Fürsprecher für den Genozid. Also. Der Skrit jetzt. Wolltest du noch mal einengen? Ja, genau. Okay. Also ich finde, das passt schon so ein bisschen. Das ist mir zu rechtsradikal, ne? Die spiele ich deswegen nicht. Ich hätte die sowieso nie gespielt, weil die sind klein und hässlich. Ja. Ja, deswegen. Das ist ja da kannst du als Mesmer-Spieler geht das nicht. Das geht gar nicht. Das ist genau das gleiche als Norn. Wie siehst du denn da aus? Ja, wobei du aber ja doch da das leuchtende Vorbild sein könntest. Ne? Als was? In modischen Sachen? Als Asura-Spieler. Du könntest dich ja gegen den Genozid auflehnen. Ja. Ne? So als leuchtendes Vorbild. Irgendwann wirst du dann König der Asura und sagst dann, nee, machen wir doch nicht. Die haben ja nur so einen arkanen Rat. Da musst du, bist ja immer permanent Erfinder. Ja, aber das ist ja auch egal. Ja? Dann klickst du dir einfach hier deine. Dann klickst du dir einfach dafür 8,99 und dann kannst du den ganzen Rat besetzen mit deinen Leuten. Okay. Ja, sehr schön. Ja, okay. Ja. Schon geht's. Nee, finde ich nicht so gut. Da kommt dann so ein kleiner Asura an und sagt zu mir hier, Rassenhass und so, super, wir machen die jetzt platt, machst du mit? Dann würde ich glatt sagen, nö. nö. Mach deine Scheiße alleine. Ja, klar. Rechtsradikale unterstütze ich nicht. Ja. Ja. Vielleicht sehen wir es aber auch nur ein bisschen zu deutsch. Auch eng. Ja, was denn deutsch ist. Ja. Das würde mich echt mal interessieren. Da würde ich mal Resource Speed drauf anwandeln. Ich meine, wo die doch immer die Amis immer so einen auf politisch korrekt machen oder so. Ja, aber ihr, gut, kommt drauf an. Also ich glaube, da wir interpretieren da tatsächlich zu viel rein. Ja, okay. Glaube ich. Sinti meint es gar nicht so böse. Nö? Nö. Hat Pech gehabt. Ja. Ja, irgendjemand muss man blöd finden. Das ist ja. Ja. Okay. Ja. Im Prinzip versuchen wir in Guild Wars 1 ja auch nichts anderes. Wie? Beziehungsweise die Char versuchen ja nichts anderes. Als uns zu plätten. Als die Menschen auszurotten. Ja. Der Lich versucht nichts anderes als... Alici, den verstehen wir aber. Ja, gut. Das war jetzt vielleicht auch... Aber, ne? Ja. Die versuchen alle immer... Abaddon. Ach, Abi, ja. Selbes Spiel. Na gut, Abi. Also, es geht der immer... Der ist halt angekotzt. Es geht immer... Ja, die Asura auch. Ja? Ah, ja, okay. Wenn du mit irgendwelchen minderbemittelten Leuten den ganzen Tag rumhängen musst, unter der Erde, das muss man auch noch mal sagen, ja, da wärst du vielleicht auch so angepisst, dass du sagst, und jetzt ist rum. Ach so. Wer weiß. Ja, wer weiß. Da kann ich mich nicht so reindenken. Also Asura wäre nichts für mich. Ja, wie gesagt, für mich auch nicht. So in Erdlöchern zu wohnen. Unabhängig von der Philosophie bzw. der vorherrschenden politischen Meinung. Rechtspopulistischen Meinung. Ja. Ja? Nee, auch so, ansonsten hässlich eigentlich. Genau. Aber jetzt, ich höre schon die Asura-Spieler. Nee, stimmt überhaupt nicht, die sind voll süß. Ja, genau. Die sind nicht süß. Auch wenn sie das Kindchenschema erfüllen, irgendwo ist eine Grenze erreicht. Ja. Und die ich stand noch nie auf Kinder, also von der Seite her. Genau. Keine Asura. Das ist ja wieder ein anderes Problem, aber ja, nein, trotzdem. Genau. Nee. Das ist, ich sehe es ähnlich. Also ich, ja, hin oder her, also ich... Silvari wollte ich auch vielleicht mal anspielen, aber du hast sicherlich recht. Man muss sich jetzt mal alles angucken beim Charakter erstellen. Und da ich ja wie das so aussieht. Da ich ja den Charakter nach Design erstelle, ist das ja eh alles egal. Ja, mache ich auch immer. Vielleicht gefällt mir Norn dann doch ganz gut. Ja. Ja, dann sage ich dann halt doch, na gut. Dann ist das vielleicht ein gebildeter Norn mit weniger wikingerhaften Attitüden. Upsi, wie ist das denn passiert? Ach, da kommst du bei einer Erklärung Not. Viel Spaß. Ach nein, warum? Ne? Nein. Mit Mutationen kann man alles erklären. Vielleicht ist er noch eine Halbnorn. Da war noch so ein Logik-Silvari dabei. Oder halt ein Mensch. So ein Asura vielleicht. Oder ein Ja. Das interessiert mich jetzt auch mal, weil das wird ja garantiert kommen bei den Roleplayern, dass du rassenübergreifende Liebe hast. Ja, warum auch nicht, aber mal unabhängig von dem Realismus der Situation, die wir da angesprochen haben, FSK 18 würde ich doch tatsächlich mal gerne sehen, wie das mit Norn und Asura ablaufen soll. Ja, oh. Weil mit künstliche Befruchtung oder so. Geht vielleicht. Okay. Ich weiß es nicht. Ja. Das wäre mal so eine... Egal. Das wäre nochmal eine Frage, ja. Also ich glaube, Asura... Ja. Also die Frage, die sich mir stellen würde, ist, wer würde sich in einen Asura verlieben? Du, das wirst du bestimmt RPG-mäßig alles erleben. Komplette Bandbreite, da wette ich mit dir, dass du so rassenübergreifende Love-Stories erleben wirst. Ja, für sowas habe ich dann immer noch die Familie in der Hinterhand. Die Familie? Ja. Wegsperren und so. Ach so. Es gibt so viele schöne Geschichten wie Rapunzel oder so, wo die einfach mal weggesperrt werden. Für Monate, / Jahre. Ah, okay. Das ist legitim. Ja. Glaube ich, denke ich, ja. Bist du für RPG-Server? ja, eigentlich schon. Ich auch. Wobei die natürlich immer wieder das Problem haben, dass sie genau wie in anderen größeren Spielen, dass da wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Leute reinkommen, die dann nicht RPG spielen. Ja, also ja. Die Gefahr ist außerdem, die ich sehe, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass da wirklich nur so die Hardcore-RPGler sind. Und das kann manchmal ein bisschen nerven. Das ist richtig. Also es kommt, ja, ich bin auch gespannt. Also wenn du dann wirklich auf so Hardcore-RPGler, die nur ihre eigene Storyline quasi durchziehen wollen, das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Richtig. Vor allem müsstest du ja dann im Prinzip so für jede Splittergruppe deinen eigenen Server aufziehen, damit die da wirklich tun und lassen können, was sie wollen. Ja. Meistens funktioniert es ja nicht. Weil ja. Die meisten Leute, also oder viele RPGler, die ich erlebt habe, die wirklich so für größere Sachen irgendwas machen wollten, die waren halt nicht bereit, nur den Story-Bogen vorzugeben und dann im Prinzip das RPG laufen lassen, mal sehen, was passiert, ne? Mit dem Ergebnis, dass dann, wenn du da mitgespielt hast, dann warst du ja quasi nur ein Statist, der im Prinzip das Drehbuch nachspielen musste. Und dann hast du gesagt, nee, er macht jetzt gerade keinen Sinn, weil mein Charakter, zu dem passt das nicht, der würde sich so und so nicht verhalten. Oder nee, das möchte ich jetzt nicht mitspielen, weil hinterher ist meine Ehe im Eimer oder sowas. Und dann gab es Azure. Da hast du dich ja nicht wohl verhalten. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Also du hast halt du hast halt da den Nachteil, dass du es ist wie im klassischen Pen and Paper, ja, wenn du als fremder Spieler in eine Gruppe reinkommst und keine Ahnung, was schon alles gemacht hast, dann kannst du dich dann halt nicht hinstellen. Oder du stellst dich dann hin und sagst hier, bei irgendwelchen Verhandlungen sagst du dann, hey Leute, Freunde, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe den besiegt und ich habe hier so 1000 Sachen abgezogen. Gehen wir mit dem Preis ein bisschen runter, man kennt mich hier, ne? Und dann guckt dich dann halt der Master an und sagt, nein, ich kenne dich nicht. So, schönen Tag noch, oder soll ich dich rausschmeißen? Vor der Schwierigkeit stehst du dann halt in dem Moment immer. Deswegen sagte ich, du müsstest da dann halt für jede Splittergruppe so einen eigenen Server aufziehen, wo sie dann wirklich tun lassen können, was sie wollen. Weil Rollenspieler tatsächlich so das große Problem haben, dass sie nicht flexibel genug sind. Bilden sie sich immer ein, aber es ist nicht so. Nee, stimmt. Bestimmt, ist ganz schwer. Ja. Und deswegen Rollen RPG-Server sind stehe ich so ein bisschen zwiespältig gegenüber, obwohl ich gerne welche hätte, wo du dann halt auch mal ein bisschen tatsächlich auf Story spielen kannst. Ja, ich habe in Ion war ich ja auf dem RPG-Server, logischerweise. Mhm. Und da waren meine Gilde, quasi, die da ja nicht Gilde hieß, aber ist ja egal, war verfeindet mit einer anderen. Okay, passt, ist kein Thema. Aber wussten das auch beide? Das wussten auch beide. Und okay. Aber das Problem war, dass eigentlich konnten sich die echten Spieler dahinter nicht leiden. Das ist auch immer schon schwierig, ne? Ja. Und so, aber ich meine, ich habe ja einen Assassinen gespielt. Und für den ist ja Töten und so, das ist ja normal, Beruf, macht Tagesgeschäft jetzt, läuft. Ne? Ja. So, der ist ein bisschen flexibler in so solchen Geschichten. Ja. So, und der hatte mal von dieser anderen Gilde jemanden getroffen, da war irgendwas und dann haben die da zusammen gekämpft, haben die da geplättet und die haben sich, sage ich mal, auf dieser Berufsebene, wenn ich das mal so nenne, haben sie sich durchaus gut verstanden. Ja, Kollege ist Kollege, man muss sich nicht mögen, aber zusammenarbeiten kann ich mit den Leuten. Das lief, also auch gutes kollegiales Verhältnis, weil man hat ja zusammen getötet und so, ne? Ja, genau. Das gab richtig Ärger. Aber ich meine, und das ist halt eben das, was mich bei vielen Rollenspielern auch nervt, ne? Die können nicht auseinanderhalten zwischen dem Charakter und dem Spieler. Das ist auch mal ganz schwer, weil ich bin ja nicht mein Charakter. Ich bin ja anders. Ja, aber das ist ja auch wieder was ganz anderes. Also normalerweise hast du ja schon die Intention beim Rollenspiel, dass du deinen eigenen Charakter oder deine eigene Persönlichkeit so ein bisschen mit in den Avatar in dem Fall dann einfließen lässt. Manche übertreiben es dann halt ein bisschen arg. Also, ich weiß nicht. Ja. Ja. Also, es ist immer noch ein Spiel und man sollte das zusammen spielen können. Und wenn man dann halt sagt, okay, man hat da jetzt eine Fehde und ein bisschen hin und her und dann kann man auch ein bisschen foppen und so weiter, aber das wäre mir zu dumm. Ja, da muss man irgendwann mal sagen, das eine ist halt, unterhalte ich mich privat als Spieler mit demjenigen, verstehe ich mich, durfte. Und wenn es halt Sinn macht, dann hauen die mal zusammen auch anderen Leuten einen auf der Fresse. Ja, das ist wie im wahren Leben, ne? Also ja. Ich verstehe mich auch mit Kollegen nicht, aber trotzdem arbeite ich mit denen zusammen. Ist so ein bisschen wie verfeindete Fußballclubs, ne? So muss man das sehen, aber das haben die nicht ganz verstanden. Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Wenn verfeindete Fußballclubs, die hauen sich auf die Fresse, egal was kommt. Also von daher. Ja, aber es gibt ja durchaus schon Leute, sag ich mal, wo der eine Ehepartner oder Bruder Fan von dem einen Club ist und der andere von den genau dem verfeindeten Club und es geht trotzdem. Ja, das ist ja dann eine andere Ebene. Hä? Das ist ja dann eine andere Ebene. Ach so. Also, finde ich. Nee, ist klar. Also wenn du jetzt mal so eine, in Anführungszeichen, lose zusammengebundene Gruppe nimmst, wie jetzt so eine Gilde, die ja im Prinzip... Bitte, Gilde, total ja, tiefe Freundschaft. Quatsch. Ja. Also hallo. Ja, ja. Aber dann hättest du das auch wirklich nicht machen dürfen. Weil dann geht die Gilde vor der Kollegialität. Naja. Nein. Wenn du so argumentierst, dann schon. Na also bitte, also nicht, wenn es um Beruf geht. Doch. Na. Wenn ich einen aufs Maul kriege, da sage ich doch nicht nein, wenn mir ein Tipp hilft von der verweinenden Gilde. Oder gibt es genügend Beispiele in der klassischen und auch in der modernen Literatur, wo das tatsächlich der Fall ist? Selbstschuld, sage ich nur. Selbstschuld. Ja. Na, dann bist du ja so Fähnlein im Wind. Bisschen. Nö. Nö. Wenn es gerade passt, lasse ich mir helfen. Ja, wenn ich. Wieso? Ich persönlich habe ja nichts gegen die Typen gehabt. Aber es war bei uns ja auch so, wir waren eigentlich so Militärorden und so, aber ohne Militär. Das hat mir nicht ganz gepasst, aber gut, das war jetzt mein Problem. Aber gut, das ist natürlich schon mal ein grundsätzliches Problem, wo man dann weiter argumentieren könnte und dann zu sagen, na, dann kann ich mir auch von einer anderen Asse helfen. Ja, das war unser Problem, ne? Also, dass wir ein bisschen so in der Gilde hatten, wir waren eigentlich, also, wie gesagt, storyline-technisch ein Militärorden, aber so Militärdrill gab es bei uns nicht. Also, wenn ein Antreten angesagt war, dann haben alle so dazwischen gequatscht, keiner hat stramm gestanden, das passt bei mir nicht ganz so beim Militär rein. Und dann war so die Anführerin, oh, könnt ihr mal bitte ruhig sein? Und ich so, nee, mal bitte ruhig, ist vielleicht die falsche Ansage beim Militär, oder? Vielleicht unter Umständen abstimmen. Kommt auf den Militärorden an, aber prinzipiell schon, ja. Das ist irgendwie, ja. Geht bei den Navy Seals bestimmt auch so, bei der GSG 9. Wollen wir das jetzt machen? Jungs, was meint ihr so? Stimmen wir ab. Ja, stimmt ihr ab? Sind ihr auch dafür? Ja? Nee, erstmal ausdiskutieren. Nee, da wollen wir jetzt nicht rein. Oh, ich mach mir meine Schuhe dreckig. Ja, richtig. Ja. Gut. Da hatte er ein Problem mit. Also mein Charakter. Ja. Hat das auch geäußert und da hat es richtig Ärger gegeben. Was dir einfallen würde. Hast einen Anschiss gekriegt. Ja. Das ist dann noch Militär. Ja, dann habe ich auch gesagt, gut, also nee, und dann habe ich irgendwann gesagt, mir ist das hier zu wenig Militär, das Jungs. Kannst du nicht die Befehlshierarchie, kannst du nicht kritisieren. Doch. Ja, mach das mal in einem Militärorden. Da ja, kannst du, dann ist das Meuterei oder beziehungsweise... Latrine putzen da. Nee, Meuterei ist das dann. Das ist Befehlsverweigerung erstmal, Meuterei ist auf dem Schiff. Ja, vielleicht war es ja auf dem Schiff, also übertragen. Fliegen konntest du ja auch in Aeon, können wir ja leider nicht in Guild Wars 2. Ja. Gott sei Dank, würde ich mal so sagen. Nochmal was? Fliegen. Fliegen, ja. Ich habe Segeln verstanden, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Die Segeln geht auch nicht. Ja, Surfen hast du ja gefragt. Schiffe habe ich gefragt. Ja, du hast doch gesagt, so schwimmen, so char auf dem Surfbrett. Ja, das fand er komisch. Das konnte er sich nicht vorstellen. Sehe ich jetzt so nicht. Warum eigentlich nicht? Das wäre sehr cool sein, so eine surfende Char-Katze. So ein Norden, der erstmal untergeht. Fände ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Nee, danke. Ja, mei. Ja. Aber Fliegen ist so überholt. Ja, Fliegen fand ich jetzt auch nicht so. Ich meine, du könntest ja so ein, wie heißen die? So ein Phönix dressieren, aber der wird nicht kräftig genug sein wahrscheinlich. Oh, die sind so riesengroß geworden, die Viecher. Okay. Wenn du den als Pet genommen hast, weißt du? Mhm. Der war immer im Bild. Immer. Ja. Den bin ich ja losgeworden. Dann fand ich erst total dufte. Und irgendwann war der nur noch im Bild und habe ich gesagt, tschüss. Das sieht so schwul aus, das Ding. Welcher? Der Regenbogen oder? Ja. Ah ja, okay. Ja, mal. Ja. Als Mini-Pet nebenher. Ja. Mhm. Wuschelig könnte aussehen wie ein geplatzter Moa. Wuschelig könnte aussehen wie ein, wie sieht denn ein geplatzter Moa aus? Jetzt so ein bisschen wie wuschelig. Dieser schwarze, genau, wie dieser schwarze Moa, eigentlich so ein bisschen wie die Negro-Rüstung. Weißt du? Ja. So. Pff. Ja, und wenn du dich bewegst, dann die Federn, die bewegen sich immer so ein bisschen mit. Frisur? Ja, die ist auch schön, ja. Wo ich, da habe ich eine halbe Stunde da gesessen bei der Charaktererschaffung, habe immer zwischen diesen Frisuren hin und her geswitcht, weil ich dieses Puff, weil ich das so super fand. Genau. Das, das so, meinst so du, ist wuschelig? Glaube ich, ist wuschelig, ja. Mhm. Glaub schon. Und du glaubst, so ist Kikos Zustand nach unserer Ankündigung oder nach deiner Ankündigung? Ich glaube schon, dass das so war. Mhm. Ist eigentlich ein schönes Bild. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Ja, vom Rechner sitzt du. Ja, niedlich. Kiko, super, mach super. Mal Video. Genau. Lad mal hoch. Wie sieht wuschelig aus? Ja. Tweet-Video. Ja, genau. Ah, der Shen hat übrigens, Twitter. Der Shen, weißt du? Ja. Der hat ja jetzt einen Twitter-Account, aber er tweetet nicht Shen. So läuft das nicht bei Twitter. Warum nicht? Ich bin dir sofort gefolgt, weil er ist mir gefolgt und ich habe gedacht, Mensch, das ist doch der Shen, super, endlich ist er jetzt auf Twitter, ja, und so. Mach ich mal mit. Mach ich doch mal mit und habe auch gleich gesagt, hey Shen, super und so, aber er hat nicht zurück getweetet. Und es ist so mit unterhalten, eigentlich hier nicht so, ja, ich sag bin, was, mach mal Piep, Shen. Ich bin mal so derbe angeschissen worden auf Twitter. Warum, weil du getwittert hast? Ja. Twitter ist kein Chat, kam dann irgendwann so von 3 Leuten in der Ad-Reply und da habe ich gesagt, mir doch egal. Dann hatte ich 3 Follower weniger und... Ja, weil sie dir gefolgt sind und mit dem du dich unterhalten hast, oder wie? Ja, klar. Hm? Ja. Und dann kriegen sie das halt so. Und dann jammern sie halt rum so, Twitter ist kein Chat und so. Was ich mir bei Twitter manchmal wünschen würde, wäre so ein Mute-Button. Es gibt ja nur einen Block-Button. Nee, aber das ist was anderes. Wenn du jemanden blockst, dann... Nein, du kannst, Sachen kannst du ausblenden. Du kannst zum Beispiel bestimmte Schlagwörter oder so, also mit Raute und so kannst du ausblenden. Ist aber kleinabhängig. Okay. Das geht. Ich habe zum Beispiel so diese ganze Domian-Kacke habe ich ausgeblendet. Was? Domian, kennst du? Dieser Typ, der im Fernsehen sitzt und Radio macht? Ja. Der da so mit Seelsorge und so ein Kram. Alles, was den angeht, habe ich ausgeblendet. Ja. Germany's Next Topmodel, alles, was darum geht. Ne? Donnerstagabends ist das total kritisch. Das habe ich ausgeblendet. Ich gucke das selber. Ich muss es nicht auch auf Twitter lesen. Und ja. Und so bestimmte Sachen kannst du dann einfach ausblenden. Oder wenn bestimmte Leute angesprochen werden und so. Ja. Also manchmal finde ich es ein bisschen schwierig. Letztens war ich beim Frühstück schön und dann tweete ich meistens mit 2 Freundinnen oder Bekannten von mir, Twitter-Freunden, wie du das mal nennen willst, wir haben um dieselbe Zeit halt zusammen frühstücken. Und die eine, der ich halt auch folge, die meinte jetzt irgendwie, ihre Sexualität entdecken zu müssen. Und das finde ich so beim Frühstückscafé nicht so. Ehrlich gesagt. Und da habe ich auch gedacht, einfach mal Fresse halten wäre jetzt schön. Ja gut. Ja. Ja. Aber was willst du machen? Ja, nicht viel. Entfollowen konntest du. Ich hab einfach dann ausgemacht und nur Kaffee getrunken. Genau. Das geht da auch. Kann man halt mal einfach mal überspringen. Geht auch, ja. Ja. Der Martin ist dann ja eh noch nicht wach oder nicht mehr wach. Der ist dann ja gerade ins Bett gegangen, wenn ich aufstehe. Genau. Ist total witzig, ihn jetzt in derselben Zeitzone zu erleben. Es ist so unvermittelt auf einmal. So unvermittelt, er antwortet direkt. Und ja, so. Ja, genau. Ja, das kenne ich, das Problem. Nicht aber so das ist schon ja, es ist okay. Ja. Aber die Probleme habe ich nicht. Ich habe ganz viele asexuelle Leute auf Twitter. Die twittern nicht über irgendwelche solche Sachen. Ach so, nee, das ist gut, ja. Die twittern nur über Nerdkram und so. Ja, ist auch nicht schlecht. Das ist okay. Ja, ist okay. Mhm. Ja. Ja. Gut, dann wäre das auch geklärt. Müsst du noch was loswerden? Ja, ich wollte noch Danke sagen. Danke? Ja. Wofür? Du hast es Du hast es ja schon mal gesagt, wie wir über Filme gesprochen haben, dass du da zu Hause so kistenweise Trashfilme rumliegen hast. Ja, von dem Martin. Also meinem Freund Martin, Freund von mir und meinem Mann Martin, der in der Filmindustrie, Trashindustrie arbeitet. Ja. Der Trashindustrie. Der arbeitet beim Publisher, genau. Genau, und du hast mir jetzt eine Kiste voller Juwele sozusagen mitgebracht. Und, original verpackt im Übrigen. Original verpackt, ich habe es bemerkt. Und zwei Sachen fand ich total super. Und das ist einmal die Season 1 von Miami Vice. Und was ich ja noch geiler finde, ist die Season 1 von Sledgehammer. Ja. Und das ist total großartig. Ja. Weil ich bin ein sehr großer Fan von Sledgehammer. Der war auch super. Auf jeden Fall. Es kennt nur wieder keiner von denen, die jetzt zuhören. Nee, echt nicht? Ah nee, die sind alle zu jung. Ja, die richtig. Die sind alle viel zu jung dafür. Miami Vice fand ich damals in den 80ern, fand ich super spannend, ja, total schnell. Ja. Habe ich mir letztens mal angeguckt. Das ist langsam ohne Ende. Die Storyline ist langweilig, vorhersehbar und überhaupt. Also mit Spannung hat das auch nichts mehr zu tun. Das ist ähnlich wie Captain Future. Erinnerst du dich an Captain Future? Ja, natürlich. Fand ich so geil. Captain Future fand ich so geil. Habe ich irgendwann mal wieder gesehen, als ich erwachsen war. Das hätte ich nie machen sollen. Das war total scheiße. Ja, das ist richtig. Crockett und Tubbs fand ich ja total Welt. Aber es wird jetzt ja alles wieder in 80er-Jahre modemäßig, sind ja total back. Das ist ja grausam ohne Ende. Aber ja, bitte. Ja, das ist richtig. Wobei, ich bin ja auch ein großer Fan der 80er-Musik. Jetzt mal explizit. Ah, ja, da hätten wir das wieder. Ihr Arm. Nee, wir machen heute keine Musik. Nee, wir machen heute keine Musik, aber ich finde trotzdem 80er-Jahre-Musik ist super. 80er-Jahre-Filme. Kommt drauf an, ja. finde ich aber auch ganz gut. Also so zum Beispiel so Bloodsport. Ja. Der war, glaube ich, Ende 80er. Großartiger Film, großartig. Ja. Und ich kann das kaum erwarten, zu Hause dann Sledgehammer mir anzuschauen, weil Sledgehammer ist einfach super. Wer das nicht kennt, das geht um einen Polizisten und seine 44er Magnum. Richtig. Die er liebevoll Susi getauft hat. Ja. Also es geht wirklich nur um ihn und die Waffe. Genau. Es ist fast ein inzestöses Verhältnis, muss man sagen. Inwiefern inzestös? Ja, weil ich finde, es ist eher wie so sein Kind oder seine Frau. Nee, seine Frau nicht. Aber es ist seine Freundin. Seine Freundin, ja. Es ist seine Freundin. Genau. Ja. Ich finde das super. Ich hab das früher immer, wann immer möglich geschaut und habe mir das auch teilweise aufgenommen, aber die Videokassetten, die Betamax-Videokassetten. Nicht der Betamax, kennt kein Mensch wieder von denen, ja. Genau, aber die habe ich halt nicht mehr. Beziehungsweise eine habe ich, glaube ich, noch, aber da habe ich kein Abspielgerät. Richtig, das bringt es nicht. Das ist genauso ähnlich wie meine Vinylplatten, ja. Habe ich auch kein... Ein Vinylplattenabspielgerät habe ich zur Verfügung. Nee, habe ich nicht, nee. Ja, siehst du. Aber ich habe noch eine Kiste voller selbiger Platten. Jo. Ja. Gut, macht nicht so viel Sinn, hast du recht. Nee. Aber was man hat man. Stimmt. Das ist ich war dabei, kann man dann sagen. Besonders toll war damals, als nicht schwarze Vinylplatten auf den Markt kamen. Da habe ich noch das eine. War mal total in, mal eine Zeit lang, erinnere ich noch. Die erste, die ich in der Hand hatte, war eine durchsichtig rote. Genau. War ein bisschen scheiße. Ich hatte so eine weiße mal, komplett ja, weiß. Ja, weiß, also weiß war auch ganz toll, ja. Auch diese marmorierten waren super. Grün. Ja, erinnerst du dich noch an die Laserdiscs? Ja. Diese Plattenteller groß, die waren großartig. War auch schön, ja. Gut, okay, jetzt sind wir wieder bei diesem Oldschool-Star. So. Genau, wir schwelgen wieder in Erinnerung. Ach, richtig, ja. Wie ich doch letztens auf spiegel.de gelesen habe, ja, Datenschutz ist sowas von 80s. Den Spruch fand ich ziemlich geil, weil ich so gelacht habe und das hat mir eigentlich auch nochmal klar gemacht, wie alt ich eigentlich bin. Naja, das ist ja mit dieser Spackeria, hat das ja da zu tun. Ja. Ich fand es aber eigentlich witzig, einfach dieses die 80er als halt, ne? Eigentlich ist Datenschutz ja 2009. Hört sich nicht so geil an. Wie nennt man jetzt eigentlich so diese Nullerjahre? Du sagst, also ich sage tatsächlich dann das 2000 davor. Ja. Also ich sage. Sind das dann die 10er später und so? Die 20er ist ja schon besser, aber die 10er, in denen wir uns jetzt gerade befinden? Die 10er, ja, nein. Das ist immer noch 2010. Also bis 20 ist, glaube ich. Okay. Guck mal, da klingelt der Wecker von einem. Hörst du das? Ja. Schön. Ja. Wecker sind auch so 2010. Also das ist, ja. Also ich sage. Wecker, da, macht man nicht mehr. Wecker, nö. Ach, Ach, apropos, da möchte ich dir gerne mal was sagen. Ja, ich benutze mein iPhone ja auch als Wecker. Ja, ich auch. Und mein Lieblingsboss-Admin, den ich sehr lieb habe, die haben letztens die Geburtstage von allen Mitarbeitern eingespielt in unseren Kalender, den wir so haben, dienstlicherweise. Mit einer 5-minütigen Erinnerung vorher. 5 Minuten vorher. Und die geht los wann? 23.55 Uhr. Das ist super. Habe ich auch gesagt. Ich so, Jungs, macht das weg. Ganz schnell bei allen, weil ich fange jetzt nicht an, da bei 160 Leuten da per Hand da das wegzumachen. Und ich stand echt senkrecht im Bett. Was ist jetzt hier los? War sehr ungeil. Findest du? Ja, er fand es sehr witzig, ne? Ich fand das gerade sehr amüsant. Ja, er auch. Ja. Aber er ist mir eh hörig. Ich habe ihm 100 Quadratmeter Serverraum beschafft. Da ist er jetzt. Da der ist mir hörig, auf ewig. Ja, okay. Ja, läuft. Ja, das verstehe ich. Ja, denke ich auch. Super. Ja. 100 Quadratmeter Serverraum. Ich will den auch besonders cool haben, diesen Serverraum. Also ich will den schon so ein bisschen, ich habe gesagt, futuristisch, stylisch. Also soll schon so auch, mit ich möchte so eine Glaswand haben, ne, zur Flur hin, dass du das siehst. So CTU-mäßig oder Mission Impossible-mäßig, soll so mit blauem Licht, wenn das dann dunkel ist innen drin, von unten kannst du ja so, ne? Ja, musst du schon eine cool besonders sein. Leise Klimaanlage beschaffen. Das, ja, wollen wir mal sehen, wie viel Geld noch über ist, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Egal. Kommt ja auch darauf an, dann, wie viele Server du da reinstellst oder wie viel Kram du da reinmachst. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Das macht er ja. Da kann er dann aus dem Vollen schöpfen aber auch, oder was? Oder? Nö, er muss ja jetzt ein Konzept erarbeiten und mit allerlei Budget und so, so was Sinn macht. Also es sollte ja auch Sinn machen, wäre ja nicht ganz verkehrt. Das sagst du. Ja. Ja, also der geneigte Server-Admin sagt, das muss keinen Sinn machen, ja, das muss, muss geil aussehen. Muss knallen. Ja, ja, okay. Ja. Nein, denen geht es nicht mal so um Design, das muss einfach nur spielerischen Wert haben. Ach so, ja. Also wenn du ein Terminal hast, um deine Raumtemperatur zu korrigieren, dann ist das schon super, finde ich. Ja. Und der geneigte Server-Admin dann auch, weil er dann. Der hat sowas. Ja. Ja. Wir werden das sehen, was da rumkommt. So, ihr Lieben, weiß ich nicht, ob ihr jetzt Feedback geben wollt. Ich glaube nicht, ne? Wäre ja ganz was Neues. Das wäre mal was Neues, ja. Ja. Na, Luki sagt bestimmt was. Luki hat letztens Deutscharbeit geschrieben. Ja. Du meinst, das befähigt ihn jetzt zum Kommentar geben? Ja. Okay. Denke ich schon. Dann lastet auf Luki jetzt ein besonderer Leistungsdruck, würde ich sagen. Ah, schafft er schon. Ja. Ja. Also Luki, wir erwarten eine mindestens 3-DIN-A4-seitige E-Mail von dir. nein, keine E-Mail, Luki, tweete mal bitte. Genau, tweete E-Mail mal 3-DIN-A4 ja sein. Ja, genau. Tweet longer. Genau, tweet longer. Das läuft. Genau. Ja, genau. Super. Und Kiko macht ein Foto von Wuschelig. Genau. Genau, Gulgi kann ja mal Feedback geben, ne? Gulgi wollte ja und jetzt kann Gulgi auch mal Feedback geben. Finde ich. Chen, du sollst mal tweeten bitte. Und der Rest der Bande, ja. Da hast du jetzt aber eine Menge Hausaufgaben verteilt. Ja, nützt ja nichts, ne? Das ist richtig. Haben ja auch ein bisschen Zeit wieder, bis zum nächsten. Ja, wir haben ein bisschen Zeit bis zuher. Genau. Okay, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und einen schönen Tag noch. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.